欢迎收听 Tägliche Apfel 每日一苹果德文老师原理我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo Sarah, ich bin froh, dass du gekommen bist. Hast du schon gesehen, welche Filme heute im Kino laufen? Hallo Jonas, noch nicht. Ich weiß nicht, ob der neue Actionfilm schon läuft. Er soll sehr spannend sein. Ja, die Vorstellung beginnt um 8 Uhr. Aber ich möchte lieber eine Komödie sehen. Was meinst du? Eine Komödie klingt gut. Ich mag Filme, die lustig sind. Wie lange dauert der Film eigentlich? Er dauert etwa 2 Stunden. Wollen wir jetzt die Eintrittskarten kaufen? Gerne. Wir sollten fragen, ob es noch freie Sitzplätze in der hinteren Reihe gibt. Gute Idee. Ich gehe zum Schalter. Möchtest du auch Popcorn? Ja, bitte. Ein großes Popcorn und eine Cola. Alles klar. Was würdest du vorschlagen, was wir nach dem Film machen? Wir könnten zu mir nach Hause gehen und Musik hören. 刚才的对话非常实用。我们来看看第一句，我提到了 das Kino， 也就是电影院。 接着我说，不知道动作片是否上映了。这里用到一个很重要的文法 ，ob， 引导的从数字句。我说 ，Ich weiß nicht, ob der neue Actionfilm schon läuft。 没错，当我们使用 ob， 也就是是否的时候，动词要放在子句的最后面。例如刚才的 läuft。嗯，对了，奶还提到这部片应该很 spannend。意思是刺激、紧张的。 但我比较想看 lustig， 也就是有趣的电影。Julia， 你提到的 die Vorstellung 是什么意思？ 那是场次或演出。我还问了这部片会 dauern， 也就是持续多久。再买 die Eintrittskarte， 门票时，奶又用了一次 ob， 字句我。 对，我问 ob es noch freie Sitzplätze gibt， 是否还有空位？这里的 Sitzplatz。是作为 Reihe 实拍，看电影当然少不了 das Popcorn Pomika。 最后我问奶会 Vorschlagen 也就是建议做什么，奶提到了一个很棒的文法点，关于 zu 跟 nach 的区别。 是的，我说 zu mir nach Hause 在德语中表示去某人的家，我们会用 zu 加上人称代名词的语歌，所以是 zu mir。而回家则是一个固定用法 nach Hause。 补充一下 nach 通常用于城市或国家名称，而 zu 则用于特定的地点或人。例如我说 Ich gehe zum Schalter， 我去柜台。这里的 zum 就是 zu dem 的缩写。 今天的电影院的语就到这里，大家下次见。